Kraftklub sind wieder da. Von Mira Jakobsen. Ich bin treuer Kraftklub-Fan der fast ersten Stunde. Dementsprechend hart war es für mich, als Frontmann Felix Kummer 2019 die Band verlassen hat, um als Rapper Kummer eigene Sache zu machen. Er war als Solokünstler alles andere als schlecht, aber der typische Kraftklub-Sound hat mir über die Jahre mehr und mehr gefehlt. Deshalb habe ich auch mehr als eine Freudenträne verdrückt, als die Band Anfang des Jahres verkündete, dass sie am 23. September mit dem Album Cargo zurückkommen würden. Aber wird das Album den hohen Erwartungen gerecht, die die Fans haben? Meister der Worte. Die Musik von Kraftklub lebt vor allem von den cleveren Texten und Wortspielen, die teilweise erst nach wiederholtem Hören verständlich werden. Es gibt in den Songs immer etwas zu entdecken, auch Jahre nachdem sie erschienen sind. Dieses Talent haben Kraftklub in den 3 Jahren Pause zum Glück nicht verloren. Auch Cargo bringt richtig gute Phrasen mit sich, die ganz große Gefühle hervorrufen können. Kraftklub waren schon immer eine gesellschaftskritische Band. Im neuen Song Fahr mit mir heißt es zum Beispiel: Etwas mit Heimatministerium kann für mich keine Heimat sein. In diesem einen Satz stecken Frust, Weltschmerz und die Sehnsucht nach mehr, wie sie viele junge Menschen in Deutschland wohl kennen. Auch in Wittenberg ist nicht Paris ist Kraftklubs typisch kritischer Blick auf die Gesellschaft zu finden. Zitat: Jetzt postest du begeistert das Grünwahlergebnis aus deinem Kiez und Nazis raus, ruft es sich leichter, da wo es keine Nazis gibt. Die Band kann sich aber nicht nur beschweren, sondern auch vom schönsten Gefühl überhaupt singen: Liebe. Allerdings ohne schnulzig zu werden. In blaues Licht wird gesungen, dein Blick, sonst nichts, und ich weiß, ich bin sowas von gefickt. Kaum jemand schafft es, seiner Anti-Haltung treu zu bleiben und trotzdem das Gefühl zu feiern, frisch verliebt zu sein. Neben Gesellschaftskritik und Liebe spielt aber auch Humor in den Liedern eine Rolle. In Teil dieser Band gesteht Frontmann Felix in jedem Refrain, dass er eigentlich gar nicht singen könne. Diesem Geständnis folgt aber sogleich eine einzigartige Liebeserklärung an die Band. Es ist egal, dass Felix nicht singen könne und kein Instrument spiele, solange er die Band und die Fans habe, sei alles gut. Wenn's das war, dann war's das wert, ich mach weiter, bis einer merkt, ich kann nicht singen. Das waren nur ein paar Beispiele für die außergewöhnlichen Texte, die Kraftklub so raushaut, allein für sie lohnt es sich schon, das ganze Album zu hören. Neue Begleiter. An dem bereits erwähnten Lied Fahr mit mir ist nicht nur der Text besonders, sondern auch die Featureband Tokyo Hotel. Alle Menschen, die sich mit Kraftklub auch nur ein wenig auskennen, waren davon wohl ähnlich überrascht. Eine ziemlich linke Rap-Rock-Band und die Typen, die früher aus den Happy Me-Radios tönten und jetzt bei Heidi Klum wohnen. Wie passt das zusammen? Erstaunlicherweise wirklich gut. Der typische Kraftklub-Sound in den Strophen und Bill Kaulitz' prägnante Stimme in den Refrains geben dem Song eine frische Klangfarbe, die viel Spaß bringt. Lasst euch also von Feed Tokyo Hotel nicht abschrecken und hört mal rein. Songempfehlung: Das ganze Album. Das sehnsüchtige Warten auf das neue Album hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn meine persönliche Erwartung hat es sogar noch übertroffen. Erst wollte ich euch LeserInnen einzelne Songs von Cargo besonders ans Herz legen, aber das ist unmöglich. Es ist ein Erlebnis, das ganze Album zu hören, auch noch beim 5. Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zwischen tollen Texten, geilen Beatdrops und Melodien, die einfach Laune machen, so ziemlich jeder etwas für sich finden kann. Spielt eurem Schatz blaues Licht vor, diskutiert mit euren FreundInnen über Wittenberg ist nicht Paris oder geht ab zu Teil dieser Band.